Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Und Robin, ich möchte mal ein Thema mit dir klären, was letzte Woche mehrfach aufkam oder die letzten Wochen. Ich habe letzte Woche eine Nachricht bekommen, die ich eigentlich so noch nie bekommen, und zwar von mehreren Positionen. Einmal bei uns im Forum, da haben die Leute geschrieben, sag mal, was ist denn mit David Hein los? Der hat ja so gute Laune in letzter Zeit. Und die Paulina von Mordlust hatte auch geschrieben. Ich habe den Podcast gehört und du hattest gute Laune. Was ja, die schrieb so, ey, was ist denn los diese Woche? Und ich dachte mir, ja, was ist eigentlich los? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon die Leute sprechen, weil ich habe das Gefühl, dass alles normal ist. Aber Robin, daher nochmal die Frage an dich. Hast du das Gefühl, dass hier das was los ist? Das, was im Busch ist? Ja, habe ich schon. Ich habe das Gefühl, es geht dir besser. Vielleicht ist die Sonne. Vielleicht ist das schöne Wetter. Okay, das kann sein. Geht mir besser, ja. Okay. Nee, hab ich so gar nicht, habe ich gar nicht so ein Gefühl gehabt, aber ja. Hört ihr jetzt den bestgelaunten Podcast. Ja. Der Stadt übrigens zu Paulina und Mordlust. Wir haben die beiden Girls von Mordlust hier schon immer mal wieder erwähnt und haben, weil wir über die Monate jetzt auch wirklich eine wirklich gute Podcast-Freundschaft mit denen entwickelt haben, gesagt, lass doch mal endlich einen Crossover machen. Und das ist jetzt unser nächstes Crossover, was wir schon mal ankündigen können. Wir werden jemanden ermorden. Genau, und damit die Mädels dann darüber berichten können. So, weil die haben keine Fälle mehr. Und dann haben wir gesagt, keine Sorge, ja, die Männer regeln das mal wieder. Oh nee, scheiße. Nee, Quatsch. Also wir setzen uns mit den Mädels am 2. zusammen und dann müsste auch in der Woche diese Folge kommen. Ja. Das ist dann also eine Spezialausgabe, dass man nur nächste Woche schon mal, könnt ihr euch schon mal markieren. Falls ihr den Podcast Mordlust noch nicht hört, dann könnt ihr da jetzt schon mal vorher reinhören und dann ab nächste Woche seid ihr möglicherweise auch Fans. Ja. Und wir einen Mord reicher. Den kannst du dir dann auch bei Wikipedia reinschreiben, Robin. Da steht jetzt übrigens mittlerweile bei mir nicht mehr, er hat ihn hat seinen Webvideopreis weggeworfen. Ich habe gestern nochmal geguckt, sondern es steht, David Hein hat seinen Webvideopreis infolge der Kritik daran entsorgt. Ja, das ist so viel, finde ich. Beim Umzug entsorgt. Das ist mehr Wikipedia als vorher auf jeden Fall. Falls ihr Bock auf mehr Mordgeschichten habt, das könnt ihr unter anderem auch bei Hashtag Werbung BookBeat hören. Das ist der Sponsor der heutigen Folge. Dem Netflix für Hörbücher. Jetzt habe ich auch mal gesagt. Ja, super, ne? Genau, da gibt es zahlreiche, unzählige Hörbücher in ganz vielen unterschiedlichen Kategorien. Natürlich sicherlich auch Murder Mystery. Ja, bei mir ist gerade nicht so nach Murder Mystery. Also wo hast du Lust, David? Ich würde gerne irgendwas hören, wo ich dann auch wirklich was von habe. So, wo ich da hinterher das Gefühl habe, ich bin ein besserer Mensch. Vielleicht sogar, um es mit den Worten von Felix Blume zu sagen, ein Übermensch. Das ist die neueste Wortschöpfung, die er in seinem aktuellen Video, über das wir gleich reden, haben. Gibt es sowas? Ja, ich glaube, ich kenne ja alle BookBeat-Bücher auswendig. Man denkt nochmal genau nach. Sowas, wo ich ein richtig krasser Typ werde. Das ist Alpha. Ja, das haben die bei BookBeat. Das haben die bei BookBeat. Da erzählt euch Kollege, wie man richtig Alpha wird. Das, vom Lauch zum Boss ist, glaube ich, die Unterschrift von diesem Buch. Also, falls ihr auf eure Autofahrt denkt, so, ich hole mir jetzt einen Milchshake, aber ich will da ankommen und so richtig pumped sein und komme da rein und sagst so, Leute, ich will jetzt meinen Milchshake, ich bin übelst Alpha. Dann habt ihr mit diesem Buch die Chance dazu. Dank BookBeat und den Lästerschwestern. Ja, auf bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE könnt ihr das Ganze für 30 Tage testen oder einfach mit dem Code Lästerschwestern mit AE. Ansonsten kostet das ab 14,90 Euro könnt ihr das nutzen. Apropos Code, der Kollege, der hat ja einen YouTube-Kanal, über den wir hier schon gelästert haben, weil er so richtig schön scheiße ist und er sich da jetzt auch mehrfach irgendwie in die Nesseln gesetzt hat, so mit ein paar Aktionen, wo so selbst die Fans mittlerweile sagen, Kollege, das ist aber sehr unbosshaft, was du da gerade machst. Wir hatten berichtet über Schiebung bei einem Battle-Rap-Turnier, aber vor allem über seine komische, ich glaube, sie hieß auch irgendwie Alpha-Tour, wo er mit einem richtigen Redner, mit so einem Motivationscoach auf der Bühne die Lanxess-Arena voll machen wollte. Für 2500 Euro. So, jetzt hat er sich gedacht, die Kritik ist mir zu viel geworden und jetzt hat er seinen Kanal gerelauncht. So machen das nämlich die wirklich truen Leute, Hand of Blood, David David Hein und jetzt auch Felix Blume. Alles auf Null. Alles auf Null. Und er macht das in einem 3 Minuten 50 Video, wo die Kommentare darunter sehr schön beschreiben, was ich die ganze Zeit gefühlt habe, nämlich, wenn das Kokain mal wieder richtig schön kickt. Oder Cringe Collection von Anfang bis Ende. Das kommt zustande, weil der Felix, Felix Blume, kommt rein und sagt so, so Freunde, das hier ist ein Neuanfang. Ja, mach mal die Tür zu. Jeder muss hören, was ich zu sagen habe, sagt er dann zu einem seiner, wie er im Video auch sagt, mündigen Leute, mit denen er zu tun hat. Hey, du, hör mal da drüben auf zu boxen, ja? So, pass mal auf. Ich habe 2 Persönlichkeiten, ihr nicht mal eine, ja? So, ich bin Kollege und Felix Blume und jetzt ist hier ein Neuanfang. Und dieser Neuanfang ist, dass er sich erstmal von allen Fotzen getrennt hat, sagt, und er macht uns zum Übermensch. Das sagt er auch. Ja. Ich bin super gespannt. Ich wollte immer mal ein Übermensch sein. Ganz große Pfaffs für diesen Kanal. Das ist irgendwie die Woche der Begriffe, die man vielleicht nicht benutzen sollte, weil Rezo hat ja auch auf den Sack dafür bekommen, dass er Lebensraum sichern gesagt hat. In welchem hat, Zusammenhang eigentlich? Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, erst im Nachhinein. Klimaschutz, ne? Aber er hat dann, finde ich, auch sehr, sehr schön reagiert, hat sich mit Leuten unterhalten dazu. Ja, und das ist irgendwie ein vernünftiger Umgang damit. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, das war wohl bei Twitter jetzt so ein Mini-Shitstorm, aber ich glaube, da haben all die vorher ohnehin schon kontra Rezo waren, sich so richtig schön aufgestürzt. Ja, man sieht ja halt das jetzt, ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Kollega-Community das Gefühl hat, Übermensch ist irgendwie. Ja, bei Kollega ist halt, glaube ich, finde ich generell sehr interessant zu sehen. Dieses Video hat jetzt schon wieder überwiegend Dislikes, also es, oder zumindest sehr viele Dislikes für ihn, für jemanden, der halt wirklich auch sehr gehypt wurde eine ganze Zeit lang. Und die Kommentare sind sehr negativ. Und auch der Videocontent, wir haben jetzt gerade mal geguckt, was ist denn jetzt gekommen, seitdem er diesen Relaunch quasi angekündigt wird. Es ist ein 20-Minuten-Video, wo er im Auto sitzt und die Perspektive wieder ihm schön aufs Doppelkinn runterfilmt, wo er erzählt, dass Social Media, sowas gab es früher nicht. Früher ist man halt auch nochmal auf den Fußballplatz gegangen. Ja, und der hört sich wirklich an wie so ein 50, 60 Jahre alter Opi, der irgendwie sich aufregt über irgendwas. Ja, dieses Kapital Bra, früher haben wir noch richtige Sachen, da haben wir noch Six Feet Under gehört und jetzt sowas. Ja, und also dann hat er ein Video hochgeladen, den Wochenrückblick, den fanden wir sehr witzig, da hat er alle Instagram-Stories, die er diese Woche veröffentlicht hat, zu einem 20-Minuten-Video zusammengeschnitten. Also das ist der große Content, den ihr bei Felix Blume zu erwarten habt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das haben wir ja letztes Mal auch schon mit Haftbefehl gehabt. All diese Rapper steigen jetzt auf diesen Influencer-Trend auf, weil sie merken, so, ne, man kann auch krass halt mit seiner Reichweite auf Social Media Geld verdienen, nicht nur wie das früher war, so als Testimonial, da kommen wir gleich auch nochmal mit einem anderen Thema zu. Und jemand wie Kollega ist jetzt plötzlich halt dauernd auf Instagram, dauernd auf YouTube, macht eigene Formate und so weiter. Und wo er ja nicht sein sollte, wenn Social Media ja die Kids genau, weil, verrückt macht. Genau, weil das Ding ist, durch Rap-Songs und solche Personality, weil diese Kollega-Persönlichkeit, die funktioniert natürlich in kleinen Dosen, funktioniert die sehr gut, weil du sagst, ja, ich bin der Krasseste, jetzt habe ich mal einen geilen Rap-Song rausgehauen, geiles Musikvideo, es ist alles krass geframed. Aber wenn du diese Persönlichkeit dann so ins Real-Life reinnimmst und in so einem ungeschnittenen Video sagst so, ja, ich bin der Krasseste und das ist mein krassester Kumpel, der boxt da hinten und der wird der krasseste Rapper und wir machen eine Tour, die zerfickt alles. Es wirkt halt dann plötzlich, wenn du das mit so einer Handycam gefilmt siehst, wirkt es halt einfach lächerlich im Vergleich zu einem krass produzierten Musikvideo. Und ich glaube, das ist halt so das Problem. So, er versucht sich halt als dieser Life-Coach aufzubauen, der halt irgendwie alle krass macht. Und das hat mit diesem Event nicht funktioniert. Und ich finde, es funktioniert auf Social Media auch nicht so wirklich. Nee. Weil es wirkt halt nicht mehr authentisch. In einem Rap-Song denkst du so, ja krass, der ist voll der krasse Typ. Aber sobald du halt in so einem Studio so ein paar Leute siehst, die da halt so komisch, cringy, versuchen zu boxen. Dann, und er so, ja, voll geil. Was ist das, Leute? Und dann sagen seine Kumpels so schlecht durcheinander, das ist Alpha. Der eine in der Ecke sagt was ganz anderes. Ich glaube, irgendwo habe ich Döner gehört. So. Also es ist wirklich, ich verstehe dann auch nicht, warum man sich so abstrus inszenieren muss, wenn man es dann nicht gleich richtig macht. Und wie du selber sagst, in Musikvideos passiert es ja vernünftig. Wir haben tatsächlich ganz kurz den Gedanken gehabt, unseren Tour-Trailer für die Lästerschwestern dieses Jahr. Ich möchte das gerne machen. So, ja, Leute, wir machen die Tour und die zerfickt. Du bist alles. Hier ist euer Rugby. Ja, ja, und hör mal auf zu boxen da drüben. Ja, David, kannst du mal die Hütze machen? Die Leute müssen hören, was wir sagen. Ja. Hör mal auf zu boxen. Also, dieses Video kommt dann. Ich verspreche lieber keine Videos. Das sollten wir nicht machen. Ja, also ich glaube, wir werden im Lebenszyklus des Lästerschwestern-Podcasts wahrscheinlich noch viele Rapper haben, die auch zu Social-Media-Stars werden und dann versuchen, sich da irgendwie zu etablieren. Es sind erstaunlich wenig bisher so. Also du hast keinen, der so auf Masche macht. Also du hast auf Instagram so, schon, aber auf YouTube ist ja. er gerade so der Führende, würde ich sagen. Es gab so diese Sek Plus Community, also das so, ich glaube, Farid Bang ist, hat ganz viele mit Fitness-YouTubern gemacht, um so dieses Sek Plus, das ist irgendwie so ein das Booster für die Muskeln oder so. Ist ja wie bei Alpha auch, das ist irgend so ein lizenziertes Ding, das irgendjemand entwickelt hat und dann verkauft man das unter einer anderen Brand weiter und so. Ich habe diese Woche übrigens von Beef im Muskelimperium irgendwie gelesen, auf so einer Seite, ich glaube Galvanicus heißt sie, wurde mir geschickt, da wurde von dem Beef zweier Fitnessleute gesprochen, wo der eine sagt, dein Booster macht weniger Muskeln als mein Booster und da haben die sich ich bin bis zur Zeile 11 gekommen und dachte dann, Hilfe, ich will nicht mehr weiterlesen, das war mir selbst zu blöd, dir das zu schicken, aber Reddit gab es noch anderes Beef, auf der ganz anderen Seite, nämlich unter Mathe-YouTubern, das hat jemand gepostet, das ist ein 30-Minuten-Video, wo so ein Mathe-YouTuber mit 50.000 Abonnenten erzählt, warum zwei andere Mathe-YouTuber mit x Abonnenten nicht mehr miteinander reden. Ja. Ich wusste nicht mal, dass es Mathe-YouTuber gibt. Das ist erstmal die eine Sache. Ja, der eine hatte sich verrechnet. Das gab krassen Beef und deswegen. Ich fand ein Kommentar im Reddit war super. Da hat jemand gefragt, so, ich möchte mir die 30 Minuten nicht angucken. Was ist denn das Beef? Und dann hat jemand drunter geschrieben, sie haben beide unterschiedliche Werte für X aufgelöst. Das war super. Ja. Wir haben noch ein weiteres Influencer-Thema hier auf der Liste stehen. Und zwar. Du hast es noch nicht gelesen. Ich erzähle dir jetzt die Geschichte. Ja, erzähl mir. Ich habe nur die Überschrift gehört. Und zwar. Das Internet war diese Woche bewegt von der wahrscheinlich schönsten Hochzeit, dem schönsten Hochzeitsantrag in der Geschichte. Und zwar komplett erzählt über Instagram. Da hat eine Fashion-Instagrammerin, ich glaube mit 160, 180.000 Followern, hat die krasseste Überraschung von ihrem Freund bekommen. Die wohnt in New York. Und er hat ihr die Miete für einen Monat bezahlt. Und dann und sie muss endlich nicht mehr 12 Jobs mehr gleichzeitig annehmen. Genau, er war schon in Paris und hat dann von New York aus quasi ihr so Videoschnipsel geschickt und dann hat man sie in ihren Instagram-Stories gesehen, wie sie da emotional drauf reagiert. Dann ist sie von New York in die Hamptons gefahren worden. Da waren dann wieder Freunde und Familie und emotionale Dinge, die Geschenke, Sachen, die sie sozusagen an ihre Liebe irgendwie erinnern. Dann ist sie von da geflogen nach Florida und dann von Florida nach Paris. Da gab es dann den Heiratsantrag. Dann haben sie wohl da auch schon direkt geheiratet. Das alles halt in so einem krass durchgeplanten Ding, wo wirklich im Stundentakt irgendwelche krassen Events geplant wurden, die haben sie wirklich von den Füßen gehauen, aus den Schuhen gehauen, was sagt man, vom Hocker gehauen. Es war wunderschön. Hat sich in den Hocker in die Schuhe getreten. Sie hat einfach nur geweint die ganze Zeit, weil es so schön emotional war. Ja. Hat auch durch diese Promo auch irgendwie, ich glaube, 20.000, 40.000 Follower dazu gewonnen auf Instagram. Krasses Ding. Hat sich dann hinterher herausgestellt, du konntest diese ganze Hochzeit, also in Agentur- und Firmenkreisen, konntest du diese ganze Hochzeit schon vorher dir durchlesen. Die wurde nämlich als Pitch geschickt an Agenturen auf der ganzen Welt mit, habt ihr nicht Bock, das zu sponsern? Beiden Heiratenden. Genau. Ich will meiner Freundin einen Heiratsantrag machen. Hier sind ihre Followerzahlen. Habt ihr nicht Bock, Tumi uns einen geilen Koffer zu schicken für die Reise? Tumi kommt auch wirklich dann in der Story auch vor. Deswegen habe ich das jetzt erwähnt. Also keine Ahnung, ob das bezahlt war, aber Tumi wird auf jeden Fall erwähnt und die sagen so, ey, vielen Dank, dass ihr mir diesen Koffer gerade noch rechtzeitig geschickt habt für diese Reise. Es gibt wohl Theorien, dass die Freunde, die sie trifft, gar nicht ihre Freunde sind, sondern ihre Social-Media-Verantwortlichen, also das Team um sie herum, was diese Stories gemacht hat, damit es die perfekte Branded-Hochzeit ist. Das heißt, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo es nicht mehr um Branded-Content geht, sondern um Branded-Live-Events. Ja. Die Geburt von meinem Kind wird euch präsentiert. Wir halten das Kind zurück, bis ihr alles das gefundet habt. So, wenn das Kickstarter-Goal erreicht ist, dann darf es endlich auf die Welt kommen. Schatz, du bleibst liegen. Ist mir egal, ob du Schmerzen hast. Präsentiert von Pampers. Dieses Kind, diese Geburt wird Ihnen präsentiert von, und jetzt Vorhang auf für den kleinen Timmy. Ja. Timmy, du kannst kommen. Es gab letzte Woche auch ein Event, eine Sache, die hat auch jemand auf Reddit gepostet, und zwar ein Influencer, der den Tod seines Vaters dokumentiert hat, also auch die Leiche seines Vaters dann gefilmt hat. Und krass. So. Und halt meinte, er wollte halt diese Trauer teilen mit der Welt und hat sich halt sozusagen, es gab dann so ein Instagram-Video, wo er quasi so über dem toten Körper seines Vaters liegt und weint. Oh, dann kann man das nicht wirklich vorwerfen, weil ich glaube, das sind so Momente, in denen denkst du nicht klar und du bist halt irgendwie auch einfach ja psychisch nicht vielleicht in der Lage, in dem Moment dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja. Man könnte auch darüber argumentieren, dass es vielleicht auch was Persönliches hat, so ein Trauerfall auch irgendwie zu teilen, weil man sich dann drüber unterhält. Das kann ja auch was Reinigendes haben, auch für andere Menschen. Dass man selber drüber redet, genau, das ist auch anderen zu zeigen, hey, guck mal, mir geht's auch so und wir können gemeinsam drüber reden. Also deswegen, ne, habe natürlich wieder jeder drüber geschrieben, so, oh, Influencer, Film, Toten, Vater, Skandal. Ja. Aber man kann drüber reden, ob das nicht tatsächlich auch eine Sache ist, die das ist vielleicht, halt so eine, vielleicht einen positiven Effekt für die Zuschauer hat. Das ist aber halt so eine Frage, wenn hierzulande so eine Bibi's Beauty Palace sowas machen würde, wo du so wie ohnehin das Gefühl hast, da wird jeder Lebensabschnitt medienwirksam ausgeschlachtet, dann glaube ich, ist klar, dass Kritik kommt. Aber wenn das jemand anderem passieren würde, der dann so reagiert. Ist auch die Frage, wie man es macht. Wie man es macht, auch in welchem Kontext man das einbindet. Also du kannst wie Malta Nativ in diesen Selbstmordwald in Japan fahren und eine Doku machen. Oder du machst es wie Logan Paul und machst einen Prank mit einer Leiche. Oder übrigens der Logan Paul-Fall, unser allererster Podcast gewesen. Mhm. Ja. Damals im Januar 2018. Heute, guck, wo wir sind, demnächst bald auf einer Tour. Ab Anfang Oktober sind wir in mehreren Städten in Deutschland oder in Österreich. In Österreich eigentlich nur in einer Stadt. Tickets gibt es immer noch unter tickets.lesserschwestern.com. Ah, okay, sehr krass. Und überall, wo ihr Tickets bekommen könnt. Ich möchte mal über dieses Hochzeitsding reden, weil das war natürlich auch wieder so ein gefundenes Fressen, wo jetzt alle drüber reden. Skandal, YouTuber verkauft, emotionales Event. Und in dem Pitch tatsächlich steht aber wohl drin, dass sie gar nichts davon wusste. Also, dass er quasi zusammen mit ihrem Team und Freunden, die im Marketing arbeiten, das quasi für sie organisiert haben, um es dann auch bezahlen zu können. Und das ist halt so eine Frage, wo ich mir auch unsicher bin, ist das jetzt okay, ist das nicht okay? Weil Werbung machen würde sie auf ihrem Kanal sonst auch. Zu sagen, ich möchte ihr ein einmaliges Event bieten und lass das halt finanzieren, durch diese Möglichkeiten, die ich halt eben habe. Genauso wie jemand vielleicht, keine Ahnung, der im Sales arbeitet oder sowas, halt sagt, okay, ich mache jetzt mal 3 Monate lang Überstunden, um davon mir einen Urlaub leisten zu können oder sowas. Ich glaube, das ist eine Geschmacksfrage für jeden, der, ne, also wenn ihr das jetzt gerade hört, ich glaube, dann werdet ihr euch eure Meinung dazu schon gebildet haben. Und das, glaube ich, das ist eine reine Meinungssache. Also ich persönlich bin auf deiner Seite. Ich kann es auch nicht ganz beantworten. Es ist, glaube ich, natürlich ein Unterschied, wenn du normale Instagram-Werbung machst, könnte man noch sagen, naja, du wirbst für ein Produkt und dieses Produkt ist im Optimalfall, das ist ja der ideale Fall von Werbung, für deine Community relevant. Du hast ihnen ein Produkt nahegelegt, was sie möglicherweise noch gar nicht kannten, wie zum Beispiel BookBeat, das Netflix für Hörbücher. dann hat das immer noch diesen sozialen Effekt, dass du anderen quasi, wenn man ihn sich denn da reindenken möchte, man kann es auch ganz klar sehen, so, ja, da macht jemand Geld, Punkt. Und hier in dem Fall ist es halt sehr egoistisch, der Grund. So, ne? Die beiden wollen heiraten, haben keine Lust, das Geld dafür auszugeben, ne? Weil heiraten wollen sehr viele Pärchen und können sich das zum Teil nicht leisten. Aber ich finde, das ist immer so ein deutsches Argument zu sagen, so, ich kann das nicht, also gönne ich es anderen auch nicht. Es geht, glaube ich, weniger um Gönnen. Ich glaube, wie ich schon sagte, also jeder sitzt für sich zu Hause und innerhalb von einer Millisekunde springt dann irgendwie der Schalter um, der sagt so, ja, finde ich okay oder finde ich nicht so okay. Und ich finde, auch wenn du sagst, es ist sehr deutsch, ist es auch trotzdem ein valides Argument, so dass sich da jeder, wie gesagt, aus diesen Einzelsachen das selbst bildet. Ich bin aber auf deiner Seite, ich denke mir auch so, kann man machen, ich bin wieder anders, ich habe ja mit Werbung nochmal ein anderes Ding so, also ich würde zum Beispiel, wie gesagt, auch niemals fragen, so wie ich das ja auch in unserem direkten Umfeld gibt es Leute, die halt einfach bei einer Reisegesellschaft anfragen, bevor sie in den Urlaub fahren, hey, ich mache euch 3 Postings, könnt ihr mir die Reise für 50% weniger verkaufen. Das machen diese Reiseunternehmen. Und also das wäre für mich eine Schmach. Ich könnte nicht in den Spiegel gucken, um das zu tun. Aber ich will das auch nicht immer, ich will auch nicht immer das so hinstellen, als wäre das sehr verwerflich. Es ist nur für mich einfach so, ich kann das nicht. Ich hab da auch riesige Hemmungen, aber nicht, weil ich es nicht okay finde, sondern weil es mir einfach unglaublich unangenehm und peinlich ist, weil man so das Gefühl hat, ich dränge jetzt Leuten irgendwas auf. Wenn mich jemand fragt, dann kann ich immer noch sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Aber ich finde so, ja, Leuten irgendwie zu sagen, so, hey, ich mache Werbung für dich, willst du, ist irgendwie so anbiedernd. Ich hatte vor einer Weile habe ich da mit Robert drüber gesprochen, Robert Hofmann. Ich habe diese Ansicht und er sagte auch sehr richtig, wie ich finde. Also, dass es gibt ja eigentlich immer eine Gegenleistung für die Leute. Also, wenn er zum Beispiel mit jemandem länger auch zusammenarbeitet, in dem Fall bei Robert ist es sehr viel Lego zum Beispiel. Und die sagen dann mal, hier Robert, hast du das mal als Geschenk oder hier ist mal ein Goodie für dich oder hier laden wir dich mal auf eine Sache ein, dann ging dem voraus eine Zusammenarbeit, die du ja auch in vielen anderen Bereichen hast und da ist halt häufig so als ideelle Bezahlung quasi einfach so eine Einladung oder so ein Päckchen, wo er sagt, so gerade wenn er die dann zugeschickt bekommt, sagt er nicht nein, aber auch ansonsten ist das halt ein Geben und Nehmen. Es ist halt es ist so ein Wirtschaftszweig oder einfach auch so generell so ein Bereich, den nicht alle verstehen, weil eben zu wenige darin. Es gab ja da auch schon riesige Shitstorms. Also wir haben das ja schon ein paar Mal hier auch erzählt, wo zum Beispiel, ich glaube, das Prominenteste war dieser Hotelanbieter, der das dann publik gemacht hat, diese Anfrage, und dann die Influencerin bloßgestellt hat online, gesagt hat so, ne, oder bei Luca hatten wir das auch, Konkraft, da der bei diesem Club angefragt hat und gesagt hat, hey, könnt ihr mich nicht kostenlos reinlassen? Ich glaube, bei ihm ist seine Reaktion ist, glaube ich, noch am ehesten das Ding so. Also, dass er dann sagt so, da muss ich jetzt gleich ein Video zu machen und rumheulen, ist nochmal was anderes als der Veranstalter selbst, wenn der zum Beispiel einen Twitter-Posting gemacht hätte, guck mal hier, da hat mich einer angeschrieben, wäre es vielleicht auch für Luca. Ja, das stimmt, er hat das selber sich eingeborgt damals. Ja, wäre es für Luca vielleicht sehr viel nochmal ganz anders ausgegangen. Aber ich kenne halt wahnsinnig viele Leute und auch Leute, die ich sehr schätze, die das genauso handhaben. Und ich glaube, das ist für jeden, jeder macht sich das selber aus, wie er das gerne hätte. Also ich finde, der einzige Moment, wo ich sagen würde, dass das ist okay und wo ich es auch schon gemacht habe, ist, ich hatte mal Fälle, wo Unternehmen mich angefragt haben für Sachen. Und ich dann meinte, ja, okay, können wir gerne machen. Und die meinten so, ja, wäre es auch okay, wenn wir dich irgendwie wir hatten das zum Beispiel mit einer Alarmanlage jetzt gerade. Ne? Wir brauchen hier dringend im Büro eine Alarmanlage. Und es hatte jemand proaktiv angefragt. Man so, hey, also bis jetzt könnt ihr hier noch einbrechen. Bis jetzt könnt ihr einbrechen. Nein, inzwischen haben wir eine. Weil die nämlich geschrieben haben und gesagt haben, hey, wir würden das gerne machen. Und dann meinten die halt, ja, wir haben aber eigentlich nicht so viel Budget und so weiter, wäre es dann auch okay, wenn wir euch die stellen. Dann meine ich, es passt perfekt, so, wir brauchen das, das und das und das. Geil, lass machen. Hätte man auch umgekehrt machen können, finde ich immer ein bisschen komisch. In Momenten, wo ich es aber völlig gerechtfertigt finde, das habe ich ja auch schon mal erzählt hier, glaube ich, war bei Sachen wie Nerdscope. Also wenn du wirklich wenn du nicht sagst, ich mache irgendwie Werbung für euch dafür, dass ihr mir was gebt, sondern dass du sagst, wir haben hier ein etabliertes Format und wir suchen Sponsoren, damit wir es weiter betreiben können. Hier sind die Möglichkeiten, also es ist mehr wirklich wie ein Pitch, also dass du halt nicht, und das hat er bei dieser Hochzeit eigentlich auch gemacht, er hat so ein Pitch-Deck gebaut, hat gesagt, wir heiraten so oder so und ihr könnt Teil davon werden oder nicht. Ich glaube, die einzige Sache, um das bei der Hochzeit nochmal abzuschließen, was, glaube ich, viele quasi so ins Grübeln gebracht hat, ist nicht, dass sie sozusagen so einen Lebensabschnitt-Event durchmonetarisiert haben und irgendwie auch dokumentiert haben auf Instagram, sondern dass es halt auch viele dann gab, die nachdem das mit diesem Pitch-Deck rauskam, nicht geglaubt haben, dass sie nicht davon wusste. Weil sie tut ja die ganze Zeit überrascht und weint und sagt, wow und so weiter. Und ganz viele meinen so, ja, okay, aber sie ist ja die Influencerin. Also willst du mir sagen, dass ihr Freund ohne ihr Wissen Werbeposts auf ihren Instagram-Account verkauft hat und quasi dann während sie den Antrag ihres Lebens bekommt, immer mal wieder jemand reinruft. Übrigens, du musst mal kurz einen Shoutout für Tumi noch machen. Es wäre halt super komisch, wenn in der Story oder in einem YouTube-Video steht so, diese Hochzeit enthält Werbung. So, also das da schon da fragt man sich doch als Zuschauer, warum jetzt diesen Event durchmonetarisieren? Ich würde aber da super gerne mal auf Twitter, haben wir das lange nicht gehabt, dass unter dem Hashtag Lästerschwestern Leute uns was geschrieben haben, aber auch auf Reddit gerne mal. Diskutiert mal mit, finde ich spannend. Da hätte ich gerne mal die Ansicht, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir beide hier auf keinen Nenner kommen, muss man ja auch nicht immer. Ich habe auch keine klare Antwort, ich weiß es nicht. Ist es okay, so ein Lebensevent durchzumonetarisieren? Das Ding oder ist, generell ist es okay, Leute anzuschreiben, zu sagen, hey, ich hätte gerne das gratis, dafür bekommt ihr meine Reichweite. Ja. Wie seht ihr das? Ja, oder auch umgekehrt. Also wenn Unternehmen einen anschreiben und sagen, hier kriegst du was gratis, ist es dann was anderes, als wenn man es selber macht? Also ist das so ein Unterschied? Oder vielleicht auch, sind ja auch Leute hier aus Marketing-Teams oder von Unternehmen, die schon solche Anfragen bekommen haben. Ihr könnt auch gerne mal mit beschreiben, wie findet ihr das, wenn Leute euch schreiben, kannst du mir Sachen kostenlos schicken, ich mache einen Post. Weißt du, was ich richtig furchtbar finde, ist, wenn ich mit Marketingunternehmen seit Jahren zusammenarbeite, es gibt ja ein paar, die ich noch aus Giga, noch aus Gamona-Zeiten davor kenne, und die mir dann so E-Mails schreiben wie, ja, also hier kommt ja dann dieser neue Film und wir hätten dann diese Goodie-Bag-Pakete und also wir hatten überlegt, ob wir dir nicht vielleicht was schicken würden, aber die Frage wäre, ob du das dann auch kommentieren würdest, weil die wollen dir natürlich nicht einfach Geschenke schicken, ja, klar, sondern die wollen natürlich auch sicher gehen, dass du was dazu machst, und am liebsten wollen sie schon, bevor sie es losschicken, sicher gehen. Es gibt ja die, die es einfach losschicken und dann hoffen, und es gibt die, und das finde ich fast noch ein bisschen dreister, die vorher sagen, schicken wir nur, wenn du auch was dazu machst, und da finde ich halt richtig ekelhaft, wenn man mich so lange schon kennt, gerade mich, der so ein Bullshitting überhaupt nicht leiden kann, sondern eigentlich auf klare Worte steht, da antworte ich immer zurück, Alter, wir kennen uns jetzt so lange, willst du mir diese Nachricht bitte nochmal vernünftig stellen? Ich mache gerne Promo für dich, wenn du mich fragst, ob wir das machen wollen, aber dann eben auch vernünftig, also nicht hier so, ich mache dir vielleicht ein Geschenk für, ne? Also sowas finde ich, sowas geht überhaupt nicht. Ja. Also ich finde, Filme sind bei dir ein gutes Beispiel, weil es gibt ja Filme, die rauskommen, wo du Monate, wenn nicht sogar Jahre vorher schon weißt, das ist ein Film, auf den freue ich mich richtig, das wird geil. Weiß man da vorher nicht, aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und da dann hinzugehen und sagen, ich habe eine geile Idee für meinen Kanal, hier Filmverleih, wollen die das nicht mit mir zusammen machen? Ich habe mich ja immer wieder gefragt, warum gibt es bei diesen Firmen keine Leute, die scannen, also die quasi auf ein paar Influencern Anfang des Jahres gehen und gucken auf Listen, was war bei mir zum Beispiel, was waren seine Lieblingsfilme oder Lieblingsspiele letztes Jahr, worauf, das mache ich ja auch immer wieder, Listen, worauf freue ich mich im nächsten Jahr wieder. Und dieses Jahr hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass das Firmen machen. Also ich wurde mehrfach angeschrieben von irgendwelchen Indie-Leuten, von Indie-Publishern, die meinten, ey, ich habe deine Liste, die meist erwarteten Spiele 2019 gesehen, da war unser Spiel dabei, hier ist ein Code, hast du Lust, das vorzustellen? Wo ich dann sage, natürlich, ich warte da seit Monaten drauf, unbedingt. So, und das finde ich mittlerweile gar nicht schlecht, so wenn du halt nicht dieses Marketingfirma sucht sich eine Liste mit Kelly hat viele Abonnenten, Malwan hat viele Abonnenten, Gronkh hat viele Abonnenten. Jetzt fragen wir sie mal, ob sie für Nivea Werbung machen wollen, so obwohl mindestens einer davon überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja. So, das finde ich komisch. So, da finde ich sehr viel intelligenter, solche Leute zu beschäftigen. Das ist eigentlich das Gleiche, was ich gerade sagen wollte. Also ich finde, das gibt es, aber es ist halt sehr selten. Also teilweise fragen auch Unternehmen ja dann mich und sagen so, hey, kennst du noch jemanden, der auch Glücksspiel betreibt, der das passen würde und so. Aber es gibt es auch umgekehrt. Ne? Das habe ich gerade gesehen bei Ultralativ. Das war natürlich Teil von so einer Massen-E-Mail, die dann an alle Influencer in irgendeinem Verteiler rausgeht. Aber Ultralativ hat ja letztes Jahr ich glaube, es ist schon ein Jahr her, Video gemacht, wo sie dieses Harry Potter Spiel, also nicht, dass es jetzt rausgekommen ist von Niantic, das ist so ähnlich wie Pokémon Go ist, sondern es gab davor irgendwie so Hogwarts Mystery oder so heißt das. Mhm. Und die haben das in der Luft zerfetzt, weil das halt einfach richtig Grütze ist. So richtig viral gegangen, Video. Genau, und hatte unglaublich schlimme Monetarisierung. Und die haben eine Anfrage bekommen, natürlich jetzt, weil dieses andere Spiel jetzt rausgekommen ist, eine perfekte Gelegenheit, da nochmal Promo mitzunehmen, weil Leute suchen jetzt nach Harry Potter, dann finden sie das Spiel, laden vielleicht das Falsche runter, ne? Haben sie also nochmal Massen-E-Mail rausgeschickt, unter anderem an die, ne? Die halt die größten Kritiker dieses Spiels sind und die niemals dafür Werbung machen würden. Da ist null Recherche reingeflossen, in wen schreiben wir denn da vielleicht mal an. Sehr gut. Ja, und also, da wäre auch meine Lieblingssituation wäre gewesen, ihn entweder kommentarlos dieses Video zurückzuschicken und zu sagen, so haben wir schon, ja. Das war sein Vorschlag. Ich hätte es aber auch cool gefunden, zu sagen, man nimmt's an, und macht das so mit so einem Augenzwinkern. Wäre auch wie lustig gewesen. Ich habe für dich hier meine Lieblingsheadline der Woche, vielleicht aber auch des gesamten Monats. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Nämlich, Mann pinkelt von Janowitzbrücke auf Schiff, 4 Touristen verletzt. Also hier in Berlin. Gerade richtig viel getrunken vorher. Hier in Berlin. Der hat so wasserstrahlartig, hat er sie alle weggesprengt. Also hier in Berlin auf der Janowitzbrücke, das ist nahe dem Alexanderplatz. Falls ihr diesen Ort mal besuchen wollt und sagt so, Mami, jetzt wo wir in Berlin sind, will ich aber auch mal die Janowitzbrücke sehen, wo damals dieser Wildpinkler alle Leute voll gepinkelt hat. Können wir auch mit dem Boot fahren? So, das ist, jetzt wisst ihr Bescheid. Und was ich sehr interessant darin fand, als ich es gelesen habe, dachte ich so, wie hat er das denn gemacht? So, was ist denn, ist der auch ein Alpha? Hat der Kollegas Programm gesehen und pullert jetzt stärker als alle anderen? Nein, es ist wohl so gewesen, dass er auf der Brücke stand und darunter fahren dann immer diese Touristenboote, dann wo dann der Sprecher sagt, und wenn Sie jetzt rechts gucken, sehen Sie das Gebäude, in dem die Politiker Dinge machen. Und da hat er runtergepinkelt und die Leute haben dann gemerkt, oh, es wird feucht, sind erschrocken aufgesprungen, aber sie waren zu diesem Zeitpunkt unter einer Brücke, nämlich der Janowitzbrücke, und haben sich den Kopf gestoßen. 4 Leute haben sich erschrocken den Kopf gestoßen. Wir sollten darüber nicht lachen, tun es aber trotzdem. Ja. Hoffentlich gibt es bald mal einen Lester-Podcast, der sich mit uns auseinandersetzt und sagt so, wie kann das sein? Wie können die armen Leute? Ja, also es ist wohl alle nur leicht verletzt, es ist nichts Schlimmes passiert, aber das war für die Headline mich, ist einfach super. Mann pinkelt von Brücke 4 verletzt, ist einfach. Es liest sich einfach ganz großartig. Ja. Das nur dazu. Ja. Wer übrigens auch Headlines gemacht hat mal wieder, Herr Newstime, Dauergast der Lester-Schwestern, und zwar haben die Space Fox da ein Video jetzt zu gemacht, wo sie quasi einfach nur unseren Podcast zusammengefasst haben. Ja. Ja, nämlich quasi in so einem längeren Video haben sie quasi all die Dinge, die er verbockt hat im letzten Jahr, mal so zusammen recherchiert und ein Video gepackt. Und er hat dann darauf reagiert, indem er einen Kritikpunkt rausgepickt hat und im neun Minuten Video gesagt hat, ja, das war aber so nicht, aber hat alle anderen nicht angesprochen hat, das hat die Community auch gemerkt und ich glaube, das Video hat irgendwie 80% Dislikes, Er hat 5000 Abonnenten verloren und halt in den Kommentaren auch richtig auf den Sack bekommen, was ihn dazu gebracht hat, jetzt nochmal ein Entschuldigungsvideo zu machen, wo er nochmal darauf reagiert und diesmal auf alle Punkte eingeht und zumindest auch so ein bisschen einsichtig wirkte, weil anscheinend jetzt inzwischen auch die Community langsam meint so, okay, du musst da was deine Überschriften, deine Themenauswahl, deine Recherche, die Gesprächspartner, die du einlädst für Interviews und so weiter, musst du mal vielleicht ein bisschen überdenken und wer weiß, vielleicht also macht das ja. Ich finde es tatsächlich sehr schön, dass immer mehr Leute, also ich habe von dem Video der Spacebrox bei Ultralativ mitbekommen, der Finn ist jetzt ja auch nicht der größte Fan von Herrn Newstime, merkt man zumindest in den Wochenrückblicken, die der so macht. Und du siehst im neuen Video, wo sich Newstime nochmal entschuldigt oder richtig entschuldigt und auf Punkte eingeht, aber auch wieder so Sachen, wo er zum Beispiel, wir hatten hier diesen Fall, weil er einen Urheberrechtsverstoß geleistet hat. Hat er behauptet, er würde zensiert werden? Hat er behauptet, er würde zensiert werden, weil die CDU ja immer noch, ne, und Artikel 13 irgendwie sich so das zusammenklamüsert und jetzt sagt er aber, ja, das hätten wir falsch verstanden, denn er sei ja nicht davon ausgegangen, dass. Also nicht wir, sondern alle anderen. Alle anderen, ja, auch die Space Frogs, denn er sei nicht davon ausgegangen, dass dieser Strike passiert sei wegen des Urheberrechts. Das ist so nicht richtig, das sagt er in dem Video nämlich ganz konkret so, wenn man sich das alte Video noch anguckt. Also auch da wieder absurde Ausflüchte. Wir wissen alle, was ich von ihm halte. So, ich finde es aber gut, dass sich mehr und mehr damit auseinandersetzen. Was ich ein bisschen tragisch finde, oder was mich auch so an der YouTube-Community wieder zweifeln lässt, dieses Video des Space Frogs, ich weiß nicht, ob das jetzt der Auslöser für 5000 D-Abos ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Newstime, dass das bei dem stark schwankt, weil es schwankt ja bei allen stark. Ja, genau, aber du siehst bei ihm in den Kommentaren schon auch eine starke Front gegen ihn bei jedem seiner Videos. Ja, aber auch die Space Frogs haben lange Zeit D-Abos zum Beispiel gemacht, als ein Kanal, der nur positives Engagement hat, nur Likes, nur Community-Kommentare. Das ist einfach der Algorithmus, der halt inzwischen ganz anders funktioniert, als das vor 2 Jahren noch der Fall war. Es gibt viel mehr D-Abos. Es ist viel schwieriger, so einen konstanten Wachstum zu haben, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt nicht regelmäßig immer das Gleiche machst, aber auch da ist es dann schwierig, das sagen die beiden neue Zuschauer zu erreichen. Hast du mitbekommen, dass sie ihren Space Frogs-Kanal schließen? Genau. Sie legen jetzt auch die beiden legen jetzt ihre Kanäle zusammen, weil sie ähnliche Sachen machen. Also ich würde das auch nicht daran festmachen, aber. Ich auch nicht, aber ich glaube schon, bei ihm sieht man ja auch in den Dislikes immer eine starke, schon mal so 20% Dislikes, kann man schon sagen. Ist halt für mich die Frage, warum braucht es ein Video der Space Frogs, um Leute wachzurütteln. Also wer guckt diesen Content und denkt sich, ja, das ist geil, recherchierter Journalismus und dann sagen die Space Frogs, nee, ist er nicht. Oder dann sagen wir, nee, ist er nicht. Und dann erst sagst du, ach nee, Moment, ist er denn nicht. Also stimmt. Ist man da, ist da der, die eigene Gedankenleistung nicht, nicht, also oder setzt die überhaupt nicht ein vorher, kommt man nicht zu dem Punkt, wo man sagt, so ich hinterfrage jetzt mal den Content, der mir da geliefert wird. Und erst dann deabonniert man, finde ich irgendwie ganz schwache Leistung auch von den 5000, die dann in dem Fall deswegen deabonniert hätten. Ja, das hatten wir ja neulich schon mal bei dem Beauty-YouTuber-Beef. Ich finde es generell super komisch, Kanäle zu bestrafen durch ein D-Abo. Oder entweder dir gefällt der Content und dann schadet dir so ein Abo ja auch nicht. Selbst wenn du sagst, ich gucke jetzt nicht jedes Video, ist ja jetzt nicht so, als würde das Abo dafür sorgen, dass du, ich kann aber, also es sei denn, du abonnierst einen Kanal, der irgendwie jeden Tag 5 Videos hochlädt, wie ein Promiflash oder sowas, dass du dann sagst so, ja, ich kann durch all diese Videos, die meisten Kanäle laden ja einmal in der Woche hoch, überhaupt nicht mehr durchblicken, ich muss da jetzt deabonnieren, finde ich immer seltsam, weil, ne, wer weiß, du hast ja aus irgendeinem Grund mal den Kanal abonniert und dann kommt vielleicht mal irgendwann was Neues. Ja, für viele ist das ja ein Bestrafer-Instrument auch, ne, dieses De-Abo-Ausrufezeichen in den Kommentaren ist ja ein ganz beliebtes Mittel, um deinem Creator zu zeigen, hier, Disrespect für dich. Auch umgekehrt, ich habe das jetzt gerade gesehen bei Lars Paulsen, der hatte das getweetet, der ist ja bei den Rocket Beans inzwischen, hat da ein festes Format und hat aber auch einen YouTube-Kanal noch von früher und da hat er jetzt irgendwas hochgeladen, ich glaube zu ihrem Podcast oder sowas und das war so das erste Video nach langer Zeit und die Kommentare darunter waren so, wer warst du nochmal, dass ich dich mal abonniert habe? Ah, krass. Wer bist du? Warum bist du in meinem Abo-Feed? Ne, weil ich glaube, wenn du so Leute länger nicht erreicht hast, das habe ich auch manchmal, ne, dass ich irgendeinen YouTube-Kanal entdecke, abonniere und dann ist das jemand, der vielleicht einmal im Monat ein Video hochlädt, dann sehe ich den mal auf, wer war das nochmal? Und dann muss ich mal auf die Videos gucken. Achso, das war der, der das geile Video gemacht hat. Das ist der Grund, warum ich abonniert habe. Ich habe zum Teil Facebook-Freunde, bei denen ich mich frage, wer ist diese Person? Also auf meinem privaten Account. Das hat, glaube ich, jeder. Ja, aber nee, ist das so? Also weil ich habe jetzt so 400 Freunde und da würde ich schon, da sind halt auch viel Business-Kontakte mit drin irgendwann, weil es gab diesen Boom auf Facebook, wo jeder dich angefreundet hat, bloß weil du mal mit ihm zusammen in einem Raum gestanden hast. Das finde ich das Schlimmste an LinkedIn und Xing. Weißt du, ich weiß nicht, wie, also ich kriege, glaube ich, pro Woche kriege ich irgendwie 20 Anfragen bei LinkedIn und Xing. Teilweise sind das eine Zuschauer oder Zuhörer, also das merkst du dann so. Aber ganz oft sind das halt einfach nur so Leute so, hello, I have noticed that you might be interested in marketing. Please add me. Ja. Und dann kommt aber nie wieder was. Das sind einfach nur Leute, die quasi versuchen, so viele Kontakte wie möglich zu haben, um damit irgendwie relevanter auszusehen oder durch dann Kontakte von Kontakten an irgendjemanden ranzukommen und so. Die tatsächlichen Anfragen, wo jemand wirklich Interesse hat, sich zu verknüpfen und mit über die irgendwas zu reden, unter, das ist irgendwie einer im Monat. Ja, aber das geht natürlich auch regelrecht unter. Haben wir noch ein Thema? Ja, und zwar nächstes Thema. Wir haben mal wieder das Ende des Influencer-Marketings. Und zwar die Wirtschaftswoche hat das vorhergesagt. Wirft aber so ein paar Zahlen in den Raum, die das eigentlich widerlegen. Also das fand ich so faszinierend. Also sie behaupten sozusagen, den Beweis für eine Blase gefunden zu haben. Haben dann aber mit Leuten geredet, die aktiv in diesen Bereich investieren. Also Firmen und Marketingunternehmen. Und die sagen alle, nö, ist geil. Aber der Autor macht daraus trotzdem nö. Es sind halt vor allen Dingen Zahlen, die ich zum Teil gar nicht glauben konnte, weil eine Zahl, die in den Raum gestellt wird, ist, dass jeder Elfte in Deutschland laut einer Studie Influencer sei. Das halte ich auch für völligen Bullshit. Ich glaube, das hängt darauf an, wenn du sagst, okay, alle Leute mit über 1000 Followern sind Influencer. Das hatten wir ja letzte Woche. Also das ist wirklich so ein Ding. Das ist Quatsch. Wie ich schon neulich sagte, also bist du ab dem zweiten Follower schon ein Influencer oder influenzt du schon, wenn du zum Mittagstisch gehst und sagst, Mutti, ich habe heute Felix Blumes neues Video gesehen, werd mal auch Alpha. Das ist ja so ähnlich wie neulich, da gab es ja diese Studie, ich glaube von der Stadt Düsseldorf oder dem Land NRW oder sowas, wo der Webvideopreis mit als quasi verantwortlich für diese Studie war, wo die so einen Umfragebogen rumgeschickt hatten, ich hatte den auch ausgefüllt und haben halt irgendwie, weiß nicht, 200 Leute haben daran teilgenommen und dann haben die es halt so gemacht wie in der Studie auch und haben halt gesagt, okay, wenn 200 Leute teilgenommen haben, dann rechnen wir das jetzt einfach mal 10, weil Hochrechnung so, also gibt es in Deutschland 2680 Ja, und auch so eine genaue 2680 Influencer, die davon leben können, denn wir haben 200 befragt und deswegen ergibt sich diese Hochrechnung. Und davon können 3,4% über 100.000 Euro verdienen. In dem Artikel der Wirtschaftswoche wird auf so viele Studien verlinkt. Ja. Ich habe immer so den Gedanken, dass wenn so viele Studien in einem Artikel referenziert werden, schließen die sich zum Teil nicht irgendwie sogar gegenseitig aus. Also es gibt an einer Stelle so das Ding, wo es heißt Influencer, beziehungsweise allein auf Instagram, es gibt so Instagram-Accounts, gibt es 17 Millionen allein in Deutschland. 60% davon sind wohl in den 20ern. Nee, 40%. 40%. Und der der Werbeetat, die einen reden von 2 Milliarden Euro, die anderen von 3 Milliarden Euro. Also da widersprechen sich diese Studien. Ich persönlich nicht muss nur das, also ich glaube, die eine Studie war 2 Milliarden auf Instagram, die andere war 3 Milliarden insgesamt Online-Etat. Aber ich glaube, die eine bezog sich auf Deutschland, die andere auf weltweit. Deswegen ist es auch so deswegen, konfus. Das ist immer so ein bisschen, was sollen solche Artikel? Und 1 Milliarde Euro kann ein bisschen was Unterschied machen. Genau, aber selbst das ist ja, also dann kann ich jetzt mal die Zahlen, die eigentlich sozusagen ja das Positive belegen, nämlich 61% der Unternehmen haben gesagt, sie haben vor, dieses Jahr mehr Geld auszugeben für Influencer-Marketing. 84% der Marketing-Leute sind davon überzeugt, dass es erfolgreich funktioniert bei ihnen. Und daraus haben sie aber das Fazit. Einigen wir uns darauf, dass Influencer nicht mehr sind als Testimonials und dieses ganze Ding bald vorbei ist. Das ist ein seltsames Fazit, nachdem sie all diese und auch das Ding ist, ich finde das nicht besonders widersprüchlich. Das ist ja eine Sache, die ich ganz oft sage, wenn Leute mich fragen, so, was ist denn eigentlich Influencer-Marketing und wie funktioniert das alles und so weiter, sage ich, das ist nichts Neues. Ja. Wenn du in Deutschland in einen Douglas gehst oder irgendwo am Duty-Free bist am Flughafen oder sowas, da ist doch auf jeder Parfümflasche ist irgendein bekannter Lady Star Gaga drauf. Zum Beispiel, ja. So, wo ist da der Unterschied zwischen dem und Bilou? Der ist nicht wirklich gegeben, nur dass der Unterschied ist, ein Tom Cruise oder sowas, der gut, hat halt nicht diese Tom richtige Cruise Reichweite. Macht halt keine, ja, und Tom Cruise macht halt keine Videos mit seiner Freundin, wo er 3 Kilo Schleim isst. Ja, aber genau, der macht halt ein bisschen andere Filme. Aber das Ding ist, bei ihm, sozusagen, seine Reichweite sind die klassischen Medien, die ihn sozusagen als Star weiterverbreiten. Das sind dann so Promiflash und TMZ und dass er halt im Kino ist von irgendwelchen großen Kinoverleihern, die ihn da mit drin haben, dass er im Fernsehen auftritt, in irgendwelchen Talkshows und deswegen Leute ihn zu schätzen wissen. Der Unterschied zu Influencern ist, dass sie halt selber diese Reichweite in der Hand haben und deswegen vielleicht auch ein bisschen weniger professionell damit umgehen. Das Argument von der Wirtschaftswoche ist aber, umso professioneller das wird, umso mehr wird das aussterben. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Umso professioneller das wird, umso mehr lohnt sich's ja, umso besser wird es. Dann hast du nämlich mehr Leute wie, weiß ich nicht, einen Julian Bam oder sowas, der halt an sowas super professionell rangeht und qualitativ super hochwertige Videos macht und eben nicht 3 Kilo Schleim ist. Ich glaube, für die schließt sich das aber so ein bisschen aus, weil ich glaube, in den Medien, das liest du immer wieder, liest du mit Influencer-Marketing in Verbindung immer das Wort Authentizität. Ja. Sprich, du hast immer wieder das, was ja früher auch ne, von den Netzwerken von einem Christoph Krachten irgendwie gechantet wurde, so die YouTuber, die sind authentisch, weil sie können dir, sie sitzen halt vor ihrem heimischen Ikea-Regal und sagen, hier, kauf dieses Produkt, ich habe selber getestet. Und je aufwendiger diese Sachen werden, umso mehr hat man vielleicht das Gefühl, okay, wie geht denn Aufwand, wie geht denn dieser Produktionswert mit Authentizität einher? Wie kann das funktionieren? Irgendwie habe ich es heute mit dem Wort Authentizität so rum. Meine Fresse, was ist denn da wieder los? Aber ich glaube, das ist auch ein falsches Verständnis. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Du kannst solche Sachen machen wie dieses Hochzeitmarketing, dass du halt sagst, okay, wir sind da in einem Live-Event, was wirklich echt ist und wo Leute dann wirklich dabei bleiben, auch weil sie mitfiebern mit der echten persönlichen Geschichte von diesen Leuten und deswegen funktioniert das, weil es wirklich glaubhaft integriert ist. Und das andere ist, Leute konsumieren einfach Inhalte gerne. Und wenn in den Inhalten quasi auch der Hinweis kommt, übrigens, es gibt Produkt XY, dann ist das genauso wie eine Radiowerbung oder eine Fernsehwerbung oder eine Bannerwerbung. Und das ist einfach das, was man braucht, um diese kostenlosen Inhalte in irgendeiner Form zu finanzieren. Und da geht es dann nicht darum, dass die Leute besonders glaubhaft sind. Ich glaube, das ist sozusagen dieser Faktor. Wenn du das machst, so wie bei dir, dass Indie-Publisher sagen, ey, ich weiß, dass David Hein sich auf unser Spielfreund, lass mal gemeinsam daran arbeiten, dann ist es authentisch. Wenn jemand einfach nur sagt, ich möchte 200 Leute buchen, die auf Instagram große Reichweite haben, damit unser Produkt vorkommt, dann ist das wie Bannerwerbung. Und beides, also sowohl Testimonial-Werbung mit Leuten, die authentisch dazu passen, als auch klassische Banner-, Fernseh-, Radio-Werbung, sind beides Dinge, die meiner Meinung nach nicht aussterben. Ich glaube, man muss nur diesen Zwang verlieren, zu sagen, jede Influencer-Werbung muss diese Authentizität haben. Es gibt unterschiedliche Werbeformen. Ne? Es gibt so wie in einem Podcast jetzt zum Beispiel unser Sponsoring, wo wir halt einfach sagen, so, das ist der Sponsor. Die haben uns die ermöglichen uns das zu machen. Wir eine Stunde vor dem Mikrofon sitzen. Dass wir eine Stunde vor dem Mikrofon sitzen. Das wäre anders nicht möglich. Das wäre anders nicht möglich. Muss man ganz klar sagen. Ja, aber das braucht ist ja da jede Unterstützung, die ich kriegen das kann. Ist ja keine, das ist ja kein Influencer-Marketing. Also wir gehen ja nicht hin und sagen, Bücher sind das Krasses auf der Welt. Wir sagen einfach, hey, das ist... Leute, das müsst ihr auschecken. Habt ihr schon mal Worte probiert? Boah, das ist... Wow. Ne, sondern wir sagen einfach, das ist ein cooler Dienst. Das ist ein cooles Angebot. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann probiert es aus. Und wir haben was davon, ihr habt was davon. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber wir sagen nicht, oh Gott, David. Ja. Bücher. Ne, also es naja. Ja. Ja. Okay, das war das Wort zum Sonntag ja. von eurem Robin Blase. Jetzt kommt das Outro. Stimmt. Ja. Kommt es jetzt wirklich oder machen wir einfach das jetzt als Outro? Wir haben jetzt, eigentlich müssen wir jetzt jede Woche ein neues Outro aufnehmen, da habe ich keinen Bock drauf. Ich auch nicht, genau. Wir machen regelmäßig mal ein neues Outro. Dann war es das. Also wer jetzt noch zuhört, der kann dann jetzt gleich abschalten. Geht auf BookBeat, holt Tickets für die Tür, gebt generell Geld aus für die Lästerschwestern. Ja. Sonst ist das denn ja. Denn wir lieben Bücher und Touren. Und jetzt hör auf zu boxen, mach die Tür zu. Genau. Über unsere die Leute müssen die Tour reden, die alles zerfickt. Ja. Leute beschweren sich, dass wir kein Outro haben. Weil wir aber der community-freundlichste Podcast aller Zeiten sind, ist dies ein offizielles Outro. Sie können jetzt abschalten. Hier gibt es nichts mehr zu sehen, schon gar nicht zu hören. Robin Blase ist schon längst nicht mehr im Raum und David Hein auch nicht. Diese Stimme ist automatisch von Google erstellt worden. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.